Der Fuchs und der Kranich. Ein Fuchs und ein Kranich hatten glücklicherweise Freundschaft geschlossen. Der Fuchs wollte einmal den Kranich bewirten. Komm zu mir, Gevatter, besuch mich doch mal, mein Lieber, ich will dich mit schönen Dingen laben, sprach der Fuchs, der es seinem Freund einfach machen wollte, und der Kranich kam zum Festschmaus. Oh, mein Bester, es riecht vorzüglich nach Grießbrei, eines meiner Leibgerichte, aber wieso hast du ihn denn auf einem Teller breit gestrichen? Ja, iss doch, Gevatter, iss doch, koste, mein Lieber, ich habe alles selber zubereitet. Ich bekomme es nicht zu fassen, es ist zu flach aufgetragen. Köstlich. Ach, nimm nur meine Hälfte auch. Willst du deinen Teller nicht ablecken? Es ist so gut geworden. Ach, hast du etwas anderes vielleicht als diesen Brei? Ein bisschen hungert es mich doch. Nein, es tut mir leid, nichts für ungut, Gevatter, aber ich habe dir nicht mehr anzubieten. Aber ich bin dir dankbar für das Gebotene, Gevatter. Nun komm doch morgen zu mir, dann bist du mein Gast. Wie du wünschst. Es riecht aber herrlich. Es riecht herrlich nach einer Cremesuppe. Wie freue ich mich schon. Ich habe einen großen Hunger mitgebracht. Ja, bitte sehr, Gevatter. Iss doch. Wie gefallen dir diese Flaschen mit den langen Hälsen? Immer wenn ein besonderer Gast kommt, serviere ich in ihnen. Der Fuchs tanzt um den Krug herum, beriecht und beleckt ihn. Aber er kann vom Inhalt nichts erreichen. Ja, aber iss doch, Gevatter. Mit etwas anderem kann ich leider nicht aufwarten. Mein Kopf ist zu dick, ich kann ihn nicht in den Krug stecken. Soll ich es einmal versuchen? Das wäre sehr nett von dir. Aber es funktioniert doch einwandfrei. Nun, nichts für ungut, Gevatter. Ich kann aber die Suppe nicht erreichen. Es tut mir leid, Gevatter. Aber mehr habe ich dir nicht anzubieten. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal die Flasche benutzen. Und du solltest einen flachen Teller benutzen, wenn ich zu Besuch komme. Das klingt nur fair. Und so begab es sich, dass der Fuchs und der Kranich einen Weg fanden, um gemeinsam am Essenstisch zu sitzen.